WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, eine neue Talkwoche. Wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist die Nadine. Nadine ist 25. Hallo, hallo. Nadine. Hallo. Oh. Hallo Nadine. Um was geht's? Bei mir geht's um eine Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt? Genau. Jetzt vor 2 Wochen. Also Montag vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Genau. In der wievielten Woche? Fast 17. Woche. 17. Woche. Mit Zwillingen. Zwillinge sogar? Genau. Erzähl mal, wie es genau passiert ist und was passiert ist. Also bei uns ist ziemlich viel vorgefallen. Ich kann auf normalem Weg eigentlich gar nicht schwanger werden. Wir haben viele Hormone nehmen müssen und Spritzen und sämtliche Arzttermine, sogar 2-mal die Woche. Mhm. Und irgendwann hat es dann geklappt und dann bin ich schwanger geworden. Und dann hat der Arzt oder beziehungsweise die Ärzte festgestellt, dass es 2 sind. Da war die Freude sicher groß, oder? Anfangs eher weniger. Ja. Also die Freude war groß, dass ich schwanger bin, aber ich hatte dann brutal Angst, dass ich einfach überfordert bin mit den 2, dass ich nicht auf die Reihe kriege. Und genau, die Freude ist aber dann recht schnell gewachsen. Und verlief es zunächst gut und normal? Nee, überhaupt nicht. Schlecht, total schlecht, die ganze Schwangerschaft. Also ich habe 5 Kilo abgenommen vor lauter Übelkeit, weil ich überhaupt nichts mehr essen konnte. Mhm. Und ganz am Anfang lag ich auch im Krankenhaus wegen einer Überstimulation, weil der Körper halt einfach auf die Hormone und auf die Schwangerschaftshormone total überreagiert hat. Mhm. Und so um Weihnachten rum hat dann die Übelkeit langsam nachgelassen. Ja. Und dann fingen die Blutungen an. Ja. Und ich hatte immer wieder Blutungen und immer wieder beim Arzt und immer wieder sagte der Arzt, es ist alles in Ordnung. Und dann hatte ich sogar 2-mal eine Sturzblutung, also richtig viel Blutverlust. Mhm. Und Schleimhaut ist abgegangen und ich dachte natürlich, das war's jetzt. Mhm. Und dann auch wieder zum Arzt und er war total erstaunt und es war alles in Ordnung. Mhm. Also, und dann hat halt der Arzt beschlossen, dass wir den Gebärmutterhals zunähen lassen, weil mir schon mal ein Stückchen abgenommen worden ist vom Gebärmutterhals, weil eben Krebszellen aufgefunden wurden. Mhm. Und das wurde halt entfernt vor 4 Jahren. Ja. Und dann ist er zugenäht worden? Und deshalb ist er zugenäht worden, genau. Hängt die Fehlgeburt damit zusammen? Ich vermute. Also wann ist das denn gemacht worden, dieses 5 Tage davor. 5 Tage davor? Genau. Also ich gehe stark davon aus, dass das schuld ist. Was ist dann an dem Tag der Fehlgeburt passiert? Ich hatte am Abend zuvor, also an dem Sonntag vor 2 Wochen, hatte ich ganz leichte Wehen. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass es wirklich Wehen sind, weil halt der Bauch sowieso generell hart wird in der Schwangerschaft. Und ich dachte mir nicht wirklich viel dabei. Ich habe gemeint, ich lege mich jetzt schlafen und dann wird alles gut. Mhm. Und ich bin halt dann ja so um 11 oder 12 ins Bett und habe dann geschlafen. Und ich bin dann um 4 Uhr nachts wach geworden, weil ich richtig starke Wehen hatte. Und richtige Schmerzen. Und habe aber meinen Mann dann noch in die Arbeit geschickt, weil der um 4:30 eben wegfährt. Mhm. Und ich dachte mir, wenn was ist, fahre ich mit der Mama. Ich warte es noch 2-3 Minuten und dann sind die Wehen aber richtig, richtig toll geworden. Ja. Und dann wollte ich noch schnell auf die Toilette und dann ist mir die erste Fruchtblase geplatzt. Dann hast du die Fehlgeburt auf der Toilette quasi bekommen? Ja, nicht ganz. Also ich wusste natürlich, das war es jetzt. Mhm. Und wir sind dann, also ich habe sofort meine Mutter angerufen, wir sind dann sofort ins Krankenhaus gefahren. Das war eine halbe Stunde Fahrt ungefähr. Mhm. Und im Krankenhaus muss ich da nochmal eine halbe Stunde auf den Arzt warten. Ach du je. Beziehungsweise auf die Ärztin, weil eben keine da war. Und sie hat dann Ultraschall gemacht und das heißt, du warst eigentlich im Notfall und dann lässt man dich eine halbe Stunde warten noch. Genau, genau. Und ich bin halt dann, also bevor ich im Krankenhaus angekommen bin, als ich ausgestiegen bin vom Auto, ist nochmal eine große Menge an Fruchtwasser aufgegangen. Und ich dachte, das wäre die zweite. Und oben, als dann die Ärztin kam, hat sie im Ultraschall gemacht und dann hat sie gesagt, dass eine eben noch komplett Fruchtwasser hat und der andere eben nicht mehr. Und sie meinte, dadurch, dass die Wehen jetzt erst in der 16. Woche sind, kann man nichts machen dagegen. Das heißt, dass nicht bloß der eine sterben wird, der das Fruchtwasser verloren hat, sondern der andere gleich mitgeht. Aber zu dem Zeitpunkt... Haben beide noch gelebt. Ja. Wie lange warst du dann noch in Behandlung, bis es dann zu der Fehlgeburt kam? Das war eigentlich gar nicht lang. Ich bin, also um 5:45 in der Früh war dann die Ärztin da und hat Ultraschall gemacht. Und nachdem sie halt gemerkt hat, was passiert, hat sie mich gleich auf den Stuhl gelegt praktisch und hat mir die Naht von der Gebärmutterhalsschlinge gelöst, also aufgeschnitten. Und dann haben sie mich sofort in den Kreissaal geschoben. Und dann ist es passiert da. Und dort ist es dann passiert, genau, dann ist mir auf der Toilette, weil ich musste unbedingt nochmal auf Toilette. Ja. Und dort ist mir dann die zweite Fruchtblase geplatzt. Hast du die Föten dann gesehen? Nee, ich wollte, wir konnten nicht. Wir hätten schon gedurft, aber wir konnten nicht. Mhm. Weil einfach, wir konnten es noch nicht realisieren, was jetzt da wirklich passiert. Das war ja zuvor, trotz den Blutungen war ja immer alles in Ordnung. Aber bei der Fehlgeburt warst du nicht in Narkose, du warst... Nee. Ganz normal dabei. Genau. Was ist mit den Kindern geworden, den Embryos? Bitte? Was ist mit den Föten geworden? Wie war es mit ihnen geworden? Ja, was hat man damit gemacht? Ich habe sie normal auf die Welt gebracht. Nein, was das Krankenhaus dann damit gemacht hat? Ja, ich komm sofort dazu. Dann haben sie sie weggebracht und dann kam jemand vom Bestattungsunternehmen und wir haben sie dann eine Woche drauf. Es war keine Woche, ein paar Tage drauf. An meinem Geburtstag war dann die Beerdigung. Und das war so ein Sammelgrab für verstorbene Babys, also Babys, die halt im Mutterleib noch verstorben sind. Genau. Entschuldige, wenn ich das so frage. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen. Gibt es da einen kleinen Sarg oder wie macht man das? Ja, das ist ein ganz kleiner Sarg. So 30 cm oder 40 cm, wenn überhaupt. Er war komplett weiß. Ja, jetzt ist das Ganze gerade mal eben 2 Wochen her. Ja. Du hattest vorher die Annahme, dass du gar keine Kinder bekommen kannst. Es gab sehr viel Mühe, dann gab es Hoffnungen, vieles hin und her, Ängste, viele Komplikationen. Ja. Wie fühlst du dich denn heute, zur Zeit, jetzt seelisch? Ich weiß nicht weiter. Ich bin fix und fertig. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Partner, deinem Mann? Seid ihr verheiratet? Ja. Ja, wie ist das Verhältnis? Ja, super. Also wir haben eine tolle Ehe und er ist halt immer der Part gewesen, der mich aufbaut und hochzieht und seine Gefühle deshalb unterdrückt. Aber ihm geht's genauso schlecht wie mir. Mhm. Hattest du denn danach, das ist ja nun ein schlimmer, furchtbares Ereignis, ein großes Unglück, hast du danach von Seiten des Krankenhauses oder von irgendjemandem eine Betreuung, eine seelisch-psychologische Betreuung? Ja, wir haben sofort an dem Abend, als es passiert ist, also ich bin am Nachmittag nach Hause, nachdem das passiert ist, ich wollte nicht mehr im Krankenhaus bleiben, einfach weil mir das zu viel war, ich wollte weg von diesem Ort. Und am Abend danach ist dann eine Krankenhausseelsorge gekommen. Und neben dem Krankenhaus gibt es so einen Verein und von denen habe ich eine Seelsorge bekommen. Ach so. Als die Geburt, wurde die Geburt eingeleitet? Nee. Die Wehen, die haben dafür gesorgt. Also es waren richtige Geburtswehen. Waren die Kinder denn noch kurzfristig am Leben, als sie... Nee, die starben auf dem Geburtsweg. Auf dem praktisch. Ja. Und was ich halt dramatisch finde, dass, also wenn sie halt friedlich im Bauch eingeschlafen wären, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber ich habe gewusst, jetzt sterben sie. Das war ihr in dem Moment klar. Ja. Hatte man ihr das vorher so erklärt? Ja, ich wusste, dass sie das nicht überleben. Und wenn sie es überlebt hätten, hätten sie überhaupt eine Chance gehabt? Nee, das war zu früh. Überhaupt nicht. Also normalerweise heißt es ab der 25., 26. Woche, wenn überhaupt. Und die Wehenhemmer bringen laut der Ärztin erst ab der 23. Schwangerschaft, Woche war es. Mhm. Also wenn vorzeitig Wehen eintreten, dann war das eigentlich, oder ist das praktisch das sichere Todes. Wie hast du die letzten zwei Wochen verbracht? Ich weiß gar nicht. Ich habe viel geschlafen, viel geweint. Viel geschlafen, viel geweint. Also ich jetzt die letzten Tage, ich versuche mich immer abzulenken mit allem anderen, dass ich ja nicht dran denken muss. Aber es ist einfach so schwer, weil sie mir so fehlen. Sprichst du mit deinem Mann auch darüber? Ja, weinen. Weinen. Ja. Nadine, es gibt eine Selbsthilfevereinigung, die heißt die Verwaisten Eltern. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, ich weiß nur von so Selbsthilfegruppen hier in der Nähe. Also, wir werden uns gleich mal ein bisschen schlau machen. Ich glaube, auch in deinem Fall wäre das ein ganz guter Ansprechpartner. Das wäre ein guter Ansprechpartner für dich. Okay. Da haben sich Menschen zusammengefunden, die ihr Kind verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ich habe in dieser Sendung und überhaupt schon sehr viel Gutes gehört. Ich bin jetzt davon ausgegangen, und das ist doch auch so, dass das deine ersten Kinder gewesen wären. Nee, ich habe, wie gesagt, schon einen Sohn. Ach so, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach so, Ihre Kollegen wussten es. Ach so, nee, weil du sagst, du kannst eigentlich nicht schwanger werden. Nee, früher war das anders. Du hast schon einen. Wie alt ist der Sohn? Mein Sohn ist 9. Also ich bin mit 14 schwanger geworden. Oh, mit 15 kam er dann. Du hast aber schon ein bewegtes Leben diesbezüglich hinter dir. Ja, ja. Und der Zeuge von meinem Sohn ist halt abgehauen, also der ist weg. Und der 9-jährige Junge lebt auch bei dir, bei euch? Der ist bei uns, genau. Also mein Mann, der ist, also ich habe ihn kennengelernt, als mein Sohn 3 war. Mhm. Und mein Sohn weiß gar nichts davon, dass mein Mann eigentlich gar nicht sein Vater ist. Willst du das denn, wie lange wollt ihr das denn noch geheim halten? Also wir haben gedacht, bis er den Unterschied versteht zwischen Vater und Erzeuger. Mhm. Weil momentan er weiß zwar, was ein Vater ist, ja. Aber wie das halt alles funktioniert, Schwangerschaft. Mhm. Genau, und wenn er das eben weiß, dann... Genau, irgendwann müsst ihr es ihm schon sagen, damit er die Wahrheit weiß. Und das auf jeden Fall, ja. Ja. Wie geht der Junge denn mit dem Unglück jetzt um? Ja, er spielt viel. Also er kann sich gut ablenken, nur abends kommt er öfters und weint. Mhm. Und sagt Sachen wie, jetzt kann er sie nicht mehr zum Lachen bringen oder nicht zum Lachen bringen. Weil es war ja eigentlich sein Wunsch. Schon einige Jahre hat er gesagt, er will ein Geschwisterchen. Jeder hat Geschwister, nur er nicht. Also hängt ein großes Unglück auf der Familie und eine große Trauer und keiner weiß so richtig, wie er damit umgehen soll. Genau. Was auch verständlich ist nach so einem Unglück. Liebe Nadine, meine Psychologin, die Christina, wird dich jetzt anrufen. Okay. Sie wird dir sicher noch grundsätzlich einiges sagen und dir eine kleine Beratung zukommen lassen und auch die Kontaktanschrift der verwaisten Eltern geben. Mhm. Dann wünsche ich dir, deiner Familie viel, viel Kraft und viel Gutes für die nächste Zeit. Dankeschön. Es wird sicher noch einige Wochen und eine Weile dauern, darüber hinwegzukommen. Aber ich drücke dir die Daumen und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen von der Christina. Okay, mache ich. Auf Wiederhören, Nadine. Tschüss. Danke, tschüss. Und wir machen weiter mit Jan. Und Jan ist 30. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, hallo. Hallo Jan, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema, das morgen da bei der Frau Maischberger sozusagen zwei homophobe Gäste eingeladen werden sollen und ich momentan das auf Facebook verfolgt habe und da in den Kommentaren so ein bisschen die Post abgeht. Ich habe das nur ganz grob mitgekriegt. Jan, kläre uns doch mal auf, genau. Moment. Ja? Moment. Jetzt kommt jemand. So, wieder dran. Sorry. Okay, klär uns doch mal genau auf, was da geplant ist. Genau, also morgen soll es halt bei der Frau Maischberger ein Thema geben. In der ARD. Genau, da ist das Thema, droht die moralische Umerziehung. Mhm. Ja, da geht es halt um diese ganze momentane Diskussion um unter anderem diese Petition, die in Baden-Württemberg läuft, gegen halt diesen Änderung oder diesen Bildungsplanentwurf bezüglich der Aufklärung über sexuelle Vielfalt in den Schulen. Ja. Und da sind halt auch zwei Gäste dabei. Das ist einmal laut Webseite ist das der Hartmut Steeb von der Deutschen Evangelischen Allianz. Mhm. Und hier steht halt die homophobe Journalistin Birgit Kelle. Und da sind halt die Leute teilweise im Internet auch sehr wutentbrannt drüber, dass da solchen Leuten ein Podium geboten wird, weil teilweise halt auch der Ton ist halt, naja gut, das ist, Homosexualität ist mal heilbare Geschichte, etc. pp. Und ganz viele Leute auch bei Facebook halt so schreiben, naja, ihr wollt halt Toleranz, liebe Leute, dann sollt auch tolerant Leuten gegenüber, die halt so eine Meinung haben. Naja, und, tolerant muss man vielleicht nicht sein, aber man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Das ist ja immerhin keine Minderheit. Richtig. Interessant ist ja nun, wer als Gegenpart da sitzt. Weißt du das? Als Gegenpart weiß ich jetzt nicht genau. Also, wie ich die Kollegen kenne von Maischberger, werden die schon sehr profunde und rhetorisch starke Leute da hinsetzen, die denen dann auch Paroli bieten. Und dann ist es doch völlig in Ordnung. Da gehe ich auch von aus, dass da auf jeden Fall auch ein Gegenpart sitzt. Was mich jetzt sehr schockiert hat, ist halt echt auf Facebook, wie es da los ist. Da sind es halt 363 Kommentare. In den Medien ist immer, ja, Toleranz hier, Toleranz da. Der Fußballspieler, der sich neulich outete, auch alles toll. Aber wenn man halt so in den Netzwerken sieht, was die Leute da halt in der Anonymität des Internets so schreiben und sagen, finde ich das echt teilweise haarsträubend, was da los ist. Finde ich auch, Jan. Wenn ich manchmal mir das anschaue auf meiner Facebook-Seite, was für Kommentare da losgelassen werden, eben aus der Anonymität heraus, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich meine, es ist. Hast du denn irgendwas gerade parat, was du mir vorlesen könntest, was da steht? Also ein Kommentar ist, also ich nenne den Namen jetzt nicht von der Person. Der Kommentar lautet halt widerlich, wie die Schwuchteln uns allen ihr Rumgemache als akzeptabel aufzwingen wollen. Die merken noch nicht mal, dass sie damit das genaue Gegenteil erreichen. Und ein bisschen weiter unten schrieb er dann auf einen Kommentar von einer anderen Person: Haha, ja sowieso. Meinungsfreiheit ist wohl nicht ihre Stärke, oder? Ihre Mutter ist sicher begeistert über den Ort, wo sie ihre Gene abladen. Weißt du, ich nehme das gar nicht mehr so ernst. Ist echt der Wahnsinn. Ich nehme es gar nicht mehr ernst. Lass sie sich fetzen, und wenn so eine Sendung, die wird schon ordentlich journalistisch aufgebaut sein mit Pro und Contra, und Frau Maischberger ist ja nun auch gerade nicht bekannt als weichgespülte Journalistin, wird das sicher eine spannende Sendung werden. Und wie gesagt, wir unterhalten uns nicht mit einer marginalen Minderheit, sondern es gibt immer noch eine große schweigende Masse von Menschen, die in dieser Richtung immer noch denken. Ja, das muss man sagen. Das leider Gottes. Das gibt es immer. Immer noch so zugegen. Das finde ich halt wirklich. Aber halt im Internet ist es halt wirklich so, dass die Leute denken, sie sind ein Stück weit anonym und natürlich alles raushauen, was sie da gerade so zu dem Thema beschäftigt oder auch nicht. Ja, und schockierend finde ich es auch, dass da jemand, also über 300 und Kommentare, da immer wieder jemand schreibt, und das ist wohl jemand von der katholischen Kirche, der Theologie studiert, und dann werden... Ich glaube, die beste Reaktion ist, das einfach zu ignorieren. Indem man das weiterträgt und weiterspricht, dann nimmt man das ja viel zu ernst. Man soll auf einer gewissen Ebene miteinander diskutieren, völlig in Ordnung, aber jede kleinste Äußerung auf Facebook kann man nicht ernst nehmen. Das kann man auch nicht, weil die Leute natürlich halt auch immer hinter dem anonymen Vorhang sind. Ne? Ja. Und natürlich alles rauslassen, was geht, und teilweise sicherlich auch sagen, ich kurbel da jetzt ein bisschen an, ich provoziere. Genau. Da halt einfach mal schauen. Aber und die verstecken sich ja alle hinter irgendwelchen seltsamen Kunstnamen. Wenn die noch mit ihrem ganz normalen, wirklichen Namen da wären und erkennbar wären, hätte das noch ein anderes Gewicht. Aber so haben die irgendwelche Fantasie-Schwurbelnamen und naja, gut. Also da sind einige, die mit anscheinend Realnamen drin sind. Ob es jetzt Realnamen ist, weiß ich nicht. Aber wenn sie, wie gesagt, ihre Homepages da verlinkt haben, ne, also wie gesagt, das ist wohl jemand Theologe, und der dann halt auch wirklich immer mit irgendwelchen Bibelsachen kommt und Bibelversen und das daran anhand dessen halt versucht zu belegen, dass halt seine Ausrichtung ja irgendwo so richtig ist. Und finde ich immer krass. Das ist, finde ich heftig, heute in 2014. Ne? Ja, das ist sehr heftig. Das ist heftig. Und ich kenne diese Diskussion ja nun auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten und bin immer noch erstaunt, dass es die immer noch gibt. Aber wir sparen ja auch immer noch einen großen Bereich aus in Deutschland, nämlich dass gerade die Homophobie in muslimischen Kreisen extrem ist und extrem schlimm ist. Und da traut sich überhaupt niemand, das zu thematisieren. Mhm. Und das gehört auch thematisiert. Ja, natürlich. Das ist genau so zuzurechnen wie in die also ich rechne diese Haltung genauso in eine konservative Ecke wie die Evangelikalen oder wie auch die Randzonen der katholischen Kirche. Mhm. Also wir gucken uns das morgen mal an und vielleicht können wir morgen nochmal hier in der Sendung drüber diskutieren. Ja, das wäre bestimmt ganz toll. Also wäre ganz gut. Vielleicht melden sich dann morgen Leute noch, genau, die auch Denkanstöße dazu haben. Genau, guckt ihr mal fleißig morgen die Sendung und wir reden morgen hier drüber. Gut, jawohl. Gut, Jan. Okay, alles klar. Bis dann. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wo wir uns gerade am Aufregen sind, heute war ja nun ein ganz großer Aufreger. Oder gestern auch schon in den Zeitungen der Giraffe in dem Zoo in Dänemark. Da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Ich hau jetzt mal so eine These raus. Also, ich fand es unglaublich, dass man dieses Tier, dieses gesunde junge Tier, getötet hat. Das ist mir völlig uneinsichtig, warum das nötig war. Zumal heute auch noch rauskam, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, den Giraffen in einen anderen Zoo zu geben oder in einen Privatzoo. Auf jeden Fall hätte man das Leben dieses Giraffen retten können. So, wo er aber nun mal getötet worden war, finde ich das völlig in Ordnung, dass man den Löwen den Giraffen zum Fressen gibt. Sonst hätte man irgendwo Fleisch gekauft. Hinzu kommt jetzt natürlich noch die große Aufregung, die armen kleinen Kinder haben das gesehen. Muss ich sagen, fand ich auch nicht so schlimm. Ich habe in meiner Kindheit bei meinen Verwandten so oft gesehen, wie Tiere geschlachtet worden sind. Ich bin nicht traumatisiert und bin deshalb auch nicht irgendwie, habe keine seelische Erkrankung dadurch bekommen. So ist es halt, wenn man Fleisch isst, dass dann auch Tiere sterben müssen. Im Übrigen standen da die, wenn man das im Fernsehen so sieht, standen die Eltern ja auch dabei. Wenn die Eltern das als schlimm empfunden hätten, hätten die sofort weggehen können mit den Kindern und das Ganze wäre zu vermeiden gewesen. Also, was ist eure Meinung dazu, der Giraffe in Dänemark? Melanie ist hier, Melanie ist 51, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Hallo Melanie, um was geht's bei dir? Ja, um die Giraffe. Och, das ist ein Ding. Ja, das ist ein Ding, so ein Zufall. Hier ist nichts abgesprochen, wirklich, das ist wirklich ein Zufall. Nein, ich habe wirklich vor einer Viertelstunde angerufen und kam sofort durch. Das ist ja lustig, das ist ja wirklich Thema. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, leg los, was sagst du? Ja, ich bin deiner Meinung, ich finde es eine Katastrophe, dass dieses junge, gesunde Tier umgebracht wurde. Heute kam irgendwo in den Nachrichten, dass es sogar ein Privatmann hat ein Angebot von mehreren hunderttausend Euro hingelegt, um dieses Tier irgendwo hin zu verbringen. Das habe ich leider nicht gehört, ja. Aber ich finde es einfach eine Katastrophe, wenn man Tiere in Zoos züchtet und dann, nach zwei Jahren sagt, ups, kein Platz mehr, Kastration nicht möglich. Warum war die Kastration eigentlich nicht möglich? Also ich habe das heute auch ein bisschen mitverfolgt. Kastration ist anscheinend bei Giraffen sehr schwierig und es besteht die Möglichkeit, dass sie dabei sterben. Mhm. Okay, aber dennoch ist die Alternative nicht, das ganze Tier gleich umzubringen. Richtig, ja. Also dann hätte ich lieber eine Kastration in Kauf genommen mit der Möglichkeit, dass es stirbt, bevor ich es gleich umbringe. Hundertprozentig hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben. Ja, da bin ich ganz meiner Meinung, weil ich denke, man darf einfach nicht Tiere. Ich bin natürlich sowieso gegen Zoos, aber das ist eine andere Sache. Ich auch. Ja, gut, okay. Mhm. Aber dann züchte ich ein Tier und ich muss zwei Jahre vorher wissen, habe ich den Platz für dieses Tier in diesem Zoo oder finde ich einen Platz in einem anderen Zoo? So, da sind wir uns einig. Jetzt der nächste Schritt. Nun ist das Tier schon mal tot. Jetzt ist es tot. Ja. Bist du dafür, dass man es dann auch verfüttert hat an die Löwen? Ja, das ist nicht schön, aber es ist in Ordnung. So ist die Natur nun mal. Ja, so ist die Natur, ganz genau. So, dritter Punkt. Ja. Darf man das Tier auseinandernehmen vor den Kindern? Nein. Warum nicht? Weil die Kinder noch nie damit konfrontiert worden sind. Aber dann sind sie halt jetzt damit konfrontiert. Das ist ein bisschen früh. Da müsste man sie langsam daraufhin vorbereiten, finde ich. Mich hat auch keiner vorbereitet. Ich stand daneben als kleiner Steppke und hab's gesehen. Und du hast auch keinen Schaden davon getragen. Überhaupt nicht. Wissen Sie, weißt du, meine ganzen Verwandten, die Bauernhöfe hatten früher, die sind die Kinder alle aufgewachsen. So das klein ist auch. Richtig, Domian. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn ich heute mit einer Kindergruppe in den Zoo gehe und auf einmal wird ein Tier erschossen, geviertelt, geteilt, was weiß ich, Und das sind 8-, 9-, 10-jährige Kinder. Also da muss ich ehrlich sagen, ich muss sagen, die haben aber alle kein entsetztes Gesicht gemacht, sondern die gucken alle sehr interessiert. Ja, dann schauen wir mal, was sie die Nacht von Sonntag auf Montag geträumt haben. Aber weißt du, dann verstehe ich aber auch nicht die Eltern, dass die da stehen geblieben sind. Ja, richtig, verstehe ich auch nicht. Dass die überhaupt da hingegangen sind. Ja. In dem Moment haben die ja gemerkt, was da los ist, hätte man sofort weggehen können. Richtig, gebe ich dir recht. Ja, ja. Ich hätte meine Kinder gepackt und wäre von dannen gegangen. Mhm. Also ich grundsätzlich finde ich schon, dass man Kindern so etwas auch zeigen muss. Solange man Fleisch isst und die Kinder auch die Würstchen kriegen, sollen die Kinder auch wissen, dass die Würstchen nicht irgendwie nur aus der Dose bei Rewe stehen. Oder von den Bäumen wachsen. Genau, sondern dass eben da Lebewesen getötet werden müssen und Lebewesen zerschnitten werden müssen. Das ist richtig, aber mit Vorbereitung und nicht so plötzlich einfach irgendein Tier. Okay, komme ich dir entgegen, gebe ich dir recht. Also ich wäre da wirklich sehr erstaunt, weil ich die Dänen eigentlich so als sehr nettes, liberal, freundliches Volk einschätze, dass die da so krass vorgehen. Mhm. Bin ich auch sehr geschockt, muss ich das sagen, ja. Das wird noch ein großes Nachspiel haben, auch mit Tierhilfeorganisationen und so, glaube ich. Ich hoffe es. Ja. Mhm. Gut. Gut. Ich höre gerade, dass der von meiner Regie, dass der Zoodirektor mittlerweile schon mit dem Tode bedroht wird. Das ist natürlich unglücklich. Ja, das ruft natürlich jetzt wieder die Extremisten auf den Plan. Das darf also ich bin auch Tierschützerin, aber ich bin nicht so extrem. Bist du Vegetarierin? Ja. Ja. Mhm. Weil du Tierschützerin bist? Ja. Ja. Mhm. Weil du gegen die Massentierhaltung bist? Ja, richtig. Mhm. Würdest du denn Dinge essen vom Biobauernhof? Ja. Ja. Mhm. Ja, können wir beide uns verbrüdern. So in der Richtung ticke ich mittlerweile auch. Gut, ja. Melanie, danke für den Anruf. Ja, für danke die Meinungs- du, ja. Mach weiter so. Dankeschön, gell? Tschüss. Ciao. So, Sven ist 30. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Sven. Um was geht's? Ja, um was geht's? Ja, ich bin heute von der Arbeit gekommen und habe bei meinem besten Freund, wie ich bis heute dachte, gesehen, dass das Auto von meiner Ex-Freundin da vor der Tür steht. Aber immerhin Ex-Freundin. Ja, aber mein bester Freund, der wusste ja auch, wie sehr ich an ihr hing, weil ich bei ihm lange Zeit ausgeheult habe und habe wirklich und mache auch immer noch eine schwere Zeit durch. Wie lange bist du getrennt von der Frau? Seit August letzten Jahres. Wir hatten das aber nochmal versucht im November einen Monat lang. So, nun hast du das Auto da stehen sehen, das sagt ja noch gar nichts aus. Ja, ich konnte da nicht drum rum. Also ich habe jetzt nicht gestalkt, aber ich kam vor dem Mittagsschlag von der Arbeit und habe das Auto da stehen sehen, weil der wohnt 2 Straßen weiter vor mir. Mhm. Und da der im Erdgeschoss hat Rollo meistens nie ganz runterlässt, konnte ich beide auf der Couch sehen und sehen, wie er ihr den Rücken massiert hat. Echt? Ja. Wie, das konntest du sehen von deinem Auto aus? Na, ich bin ausgestiegen. Ich hatte mein Auto ein bisschen weiter geparkt und bin dann zum Fenster hingelaufen und weiß, dass da nie die Rollos ganz runter sind. Waren die schon ein bisschen entkleidet? Ja, doch. So was ich jetzt sehen konnte, durch die Schlitze, die so offen sind, wenn die Rollos nicht ganz runtergelassen sind, konnte ich das sehen, ja. Boah, das ist aber ein Schock. Wie lange ist der beste Freund dein bester Freund? Oh, lange. Wir kennen uns vom Fußball her schon. Also sind schon mehrere Jahre. So, was macht man da? Eigentlich ruft man doch dann den besten Freund an, oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, zu meinem Leid, ich habe mir der FI rausgeflogen und hat mal was? Auf Deutsch Kurzschlussreaktion. Ich habe gegen die Tür gehauen und habe gesagt, er soll aufmachen. Wenn er schon den Mut hat, mit meiner Ex anzufangen und genau weiß, wie sehr ich noch an ihr hänge, dann kann er da jetzt mal die Tür aufmachen. Mhm. Hat er dann nicht gemacht, ja, und dann ist mir wohl noch der Satz entglitten, wenn ich dich sehe, mache ich dich fertig, ja, und dann. Hast du im Treppenhaus da geschrien oder wie? Ja, vor der Haustür. Vor Haustür? Ja, genau. Und dann habe ich mich aber auch relativ zügig wieder gefangen, bin ins Auto eingestiegen und bin zu meinen Eltern gefahren, habe mit denen darüber geredet. Mhm. Ja, und keine 2 Minuten später klingelte der Telefon die Polizei dran. Ach du je. Drohung. Ja, dann soll wegen Drohung. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja. Und, was ist draus geworden? Die Polizei war da? Ja, ne, ich bin zur Wache gefahren und dann wurde mir gesagt, dass das Ganze wahrscheinlich, wenn derjenige das zur Anzeige bringen möchte, das zur Anzeige kommt. Er mich jetzt aber nur darauf hinweisen kann, dass ich mich da fernhalten sollte besser und dass das Ganze aber nochmal zu Protokoll kommen wird. Und da werde ich nochmal vorgeladen. Was glaubst du denn, wer die Polizei informiert hat? Ich denke sie, weil sie mich kennt und gesagt hat, oder er, ich weiß es nicht, beide, sie werden sich wahrscheinlich dazu stimmen, gerungen haben und das gemacht haben. Und es hat sich keiner von beiden bisher bei dir gemeldet? Nein, nein. Du aber auch nicht? Ich wollte bei ihm auf Haustelefon nochmal anrufen. Da war ein Streifenwagen vor Ort, da ging auch ein Polizeibeamter dran, der sagte, ich sollte die Telefonate unterlassen und sollte gefälligst zur Polizei fahren, zur Wache. Ach so, aber danach hast du es dann nicht nochmal versucht? Nein, nein, nein. Haben die dir auch verboten anzurufen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, die haben gesagt, ich sollte die Anrufe unterlassen. Mhm. Oh je. Das war natürlich blöd, dass du so reagiert hast da. Ja, tut mir auch total leid, dass ich da so... Subjektiv verständlich im ersten Moment. Auf wen hast du mehr Zorn? Auf ihn oder auf sie? Weiß ich nicht. Ich liebe sie immer noch. Meine Eltern haben für mich null Verständnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein ganzes Leben ist zusammengebrochen. Ich befinde mich in einer Lebenssituation, die ich so noch nie hatte. Und ich kriege mein ganzes Leben gar nicht mehr eigentlich in den Griff durch sie. Und dann heute hat mir eigentlich so den Rest gegeben. Ich kriege die Bilder gar nicht aus dem Kopf. Hast du mit ihm oft über eure Beziehungsprobleme gesprochen? Ja. Das heißt, er war so richtig informiert über alles? Total. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? 2,5 Jahre. Wir wollten heiraten im Mai. Sie war die Trauzeugin von meinem Bruder. Das war schon sehr intim alles. Habt ihr viel auch zu dritt unternommen? Ja, wenn man so feiern gegangen ist, am Wochenende so. Aber so unter der Woche eigentlich nicht, nein. Hast du irgendwie früher schon mal was bemerkt, dass da vielleicht was war zwischen den beiden? Nee, hätte ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen können, weil sie auch so auf den Typ, weil sie auch immer hergezogen hat über den Freund von mir, dass sagte, was ist denn das für ein Typ, wie sieht er bei dem zu Hause aus, der geht ja gar nicht. Und hatte er denn eine Freundin? Ja, zu dem Zeitpunkt damals hatte er eine Freundin, aber er hatte jetzt auch keine, also er war auch solo. Nun kann man ja sagen, bezogen auf deine Freundin, ihr sagt jetzt Ex, die kann machen, was sie will. Ja. Ich finde jetzt viel schlimmer das Verhalten deines Freundes, wenn das dein bester Freund ist. Das ist so etwas von Tabu, dann sich auch an die Ex-Freundin, finde ich, zu machen von dem besten Freund. Und dann nicht mal den Arsch zu haben, dass er dich jetzt mal anruft und irgendwas erklärt. Ich hatte mich schon immer gewundert, warum er mir nicht auf meine Nachrichten schreibt. Ich hatte ihm geschrieben, was ist, sollen wir mal wieder ein Bier zusammen trinken gehen? Ach so. Da kam nie was drauf zurück, nie. Ah ja, also das zeichnete sich da schon schon ab, das Ganze. Nein, ich meine, warum meldet er sich heute nicht? Heute weiß er, dass es aufgeflogen ist. Ja. Dann müsste er, wenn er ein Kerl ist, müsste er sagen, oh, ich muss jetzt anrufen. Und wenn er dir sagen würde, pass mal auf, die Liebe ist jetzt hier hingefallen, ich kann nicht anders, dann wäre es auch so. Dann könnte man auch nicht schimpfen, wenn er das so erklären würde. Aber er müsste es dir erklären. Jetzt zieht der Feige den Schwanz ein und ruft noch die Polizei an. Na super, super Freund. Domian, ich habe damals sogar wirklich gedacht, echt, das hört sich jetzt doof an, ich habe da auch noch nie mit jemandem so drüber offen geredet. Ich wollte mir echt das Leben nehmen. Ich habe mit meiner Freundin, ich habe da so sehr dran gehangen. Ich war kurz davor, im Baumarkt zu fahren. Ich fahre einen Diesel, er würde sich anbieten, einen Schlauch in den Fahrerraum zu legen und das Fenster aufzumachen. Mein ganzes Leben hat keinen Sinn mehr. Ich ecke nur noch überall an. Ich streite mich mit meinen Eltern pausenlos, weil die mein Verhalten nicht nachvollziehen können. Ja, du bist in der klassischen Situation, in der klassischen Phase, wo du extremstes Liebesunglück empfindest, was wir alle schon empfunden haben oder fast alle empfunden haben. Und das sind Zeiten furchtbarster Verzweiflung und Trauer. Dass man da vielleicht auch schon mal an Selbsttötung denkt, ist vielleicht auch normal, aber da muss man natürlich volle Kanne gegenhalten. Weil das Wahnsinn ist, sein Leben wegen einer Liebe hinzuschmeißen. Was meinst du, wie entspannt wir uns in zwei Jahren wieder unterhalten werden darüber? Das ist ja jetzt völlig unbegreiflich, deswegen will ich dir das auch gar nicht weiter vorhalten. Aber es wird so sein. Mhm. Es wird so sein, hundertprozentig. Jetzt bist du im Unglück und jetzt denkst du, es geht nicht weiter, aber es geht weiter. Jetzt kann ich dir nur wirklich raten, Sven, lass sämtliche Aktivitäten fallen. Keine Aktivität zu der Frau, zu deiner Ex-Freundin. Ja. Keine Aktivität zu dem Freund. Gar nichts. Komplettes Ignorieren. Alles, was du jetzt tun könntest, ist im Grunde ein falscher Schritt und du machst nur Fehler. Ja. Wenn, dann muss, ich finde, er ist dein Freund. Sie ist frei. Er ist dein Freund. Er muss auf dich zukommen und muss irgendwas sagen, erklären oder mit dir was beraten. Und wenn er das nicht tut, dann war es dein Freund für immer. Dann ist die Beziehung vorbei mit dem Freund. Ich glaube auch, dass er mich bei ihr schlecht geredet hat, dass er überhaupt bei ihr landen kann, weil ich hatte ihr immer noch mal geschrieben, ich sag, na, wie geht's? Und da hat sie mir geschrieben, ich soll sie in Ruhe lassen, sie sieht mich jetzt mittlerweile mit anderen Augen. Das habe ich damals nie verstanden, wie sie das meinte. Dann ist es aber ein ganz falscher Hund. Ja. Wenn er das macht, ist es wirklich kein Freund gewesen, sondern einfach nur ein Kumpel für eine gewisse Zeit, für irgendwelche Fußballgelage oder weiß ich was, ausgehen, feiern, aber nicht für ernste Situationen. Da musst du jetzt durch. Du musst jetzt durch diesen Schmerz. Du hast deine Freundin verloren und hast deinen Freund verloren. Ja. Wie bist du denn sonst eingebettet? Hast du sonst einen Freundeskreis? Ja, das war so jetzt. Ich habe noch so zwei Kumpels, den habe ich jetzt geschrieben, ob die davon wussten. Aber es ist auch eine Uhrzeit, wo keiner mehr von denen wach ist. Ich habe heute, ich stehe total neben mir. Ich weiß nicht, ich kriege die Bilder nicht aus dem Kopf. Ich müsste eigentlich hundemüde sein, weil ich seit heute Morgen 4 Uhr wach bin und ich bin aber nicht müde. Knall dich jetzt einfach mit Aktivitäten zu. Du arbeitest, dann mach viel in der Freizeit, geh aus, triff dich mit neutralen Leuten, unternimm was. Häng bloß nicht viel alleine zu Hause rum. Das macht dich noch mehr kaputt. Vernichte alle Erinnerungsstücke an deine Freundin. Träum dich nicht rein in irgendwelche sentimentalen Sachen von früher. Aus, vorbei, weg damit. Schmeiß die Bilder weg. Lösch die Bilder. Ja, klingt jetzt radikal, aber ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Ist vielleicht der beste Weg, Und immer wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wie schön es doch war, dann patt dir selbst ein und guck nach vorne. Nur so geht's. Das geht nur mit Disziplin und Härte. Ja, anders werde ich da wohl nicht rauskommen. Ja, Sven, ich wünsche viel Glück, alles Gute und lass die Finger von den Leuten, ne? Mach nichts mehr. Ja, mach ich, alles klar. Alles Gute, tschüss. Okay, ciao. Ja, tschüss. 1:40 Uhr. Ach, jetzt sage ich euch mal unser Thema am Mittwoch. Das Thema am Mittwoch heißt, ich bin ein Egoist. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die immer nur ihren Vorteil sehen, die andere vorwiegend ausnutzen und die immer zuerst an sich denken. Die sagen, ja, das finde ich sehr gut so, weil ich bin nun mal das Wichtigste auf der Welt und mir muss es gut gehen. Oder vielleicht auch die so ein bisschen schlechtes Gewissen haben und sagen, naja, manchmal übertreibe ich es auch ein bisschen und es tut mir schon leid, dass ich so egomanisch und narzisstisch bin. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die unter Egoisten schon sehr gelitten haben. Hattet ihr einen sehr egoistischen Partner, einen sehr egoistischen Vater, einen Bruder, Freund, was auch immer? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt uns schon mal domian@wdr.de. Ich bin ein Egoist, das ist das Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So. Und hier ist Björn. Björn ist 26. Guten Morgen, Björn. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Ja, hallo, Björn. Hi. Um was geht's? Es freut mich sehr, dass ich mit dir endlich sprechen kann. Vorweg erstmal eine richtig super Sendung hast du. Ich höre dich schon sehr, sehr viele Jahre lang. Kompliment und auch eine ganz tolle Redaktion, ein ganz tolles Team. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich rufe an. Ich bin seit letztem Jahr ausgelernt. Ich bin Altenpfleger, habe mein Staatsexamen letztes Jahr im Oktober gemacht. Und arbeite jetzt seit Oktober in einem Pflegeheim, in einer Einrichtung. Und mir wurde jetzt heute eine Stelle als Stationsleiter angeboten von der Pflegedienstleitung. Und ich habe einfach Angst, dieser Aufgabe nicht gerecht zu werden. Was aber zunächst ein Kompliment ist, ne, dass man dir das anbietet. Das ist ja, auf jeden Fall. So habe ich es auch aufgefasst. Ich hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, auch diese Aufgabe aufzuführen. Aber das heißt, du musst einen guten Eindruck bei den Leuten hinterlassen haben oder ein gutes Bild hinterlassen haben, dass sie dir dieses zutrauen. Genau. So habe ich es auch aufgefasst und habe aber nicht damit gerechnet, dass jetzt dieses Angebot so schnell kommt. Vor allem so schnell dann auch. Genau, vor allem schnell, weil man hat, wenn man die Altenpflegeausbildung beendet hat, auch wenn man in dem Beruf schon eben die entsprechenden Jahre gearbeitet hat, noch ein halbes Jahr Probezeit an die Ausbildung ranschließt. Und deswegen hatte ich erstmal gedacht, dass dieses halbe Jahr, diese Probezeit erstmal als Bewährungsprobe gesehen wird und nicht damit gerechnet, dass im gleichen Zug schon oder nach 3-4 Monaten jetzt so ein Angebot von der Leitung kommt. Ist das das Haus, wo du auch gelernt hast? Nee, das ist es ist ein anderes Haus. Ich habe in einem Haus gelernt, wo ich auch vor der Ausbildung mein soziales Jahr gemacht habe. Ich bin ja, von der Schule aus ziemlich schnell in den Beruf gekommen, aufgrund verschiedener Umstände. Mir hat ein Punkt für die Zulassung fürs Abitur gefehlt. Dann ist noch im selben Monat mein Bruder verstorben. Mhm. Und dann musste ich erstmal gucken, dass ich irgendwas zu tun habe. Und hatte dann familiäre Unterstützung und durch gute Freunde dann eben das soziale Jahr, das Praktikum eben angefangen. Und habe dann gemerkt, das liegt mir, das machst du, das willst du auch machen. Und habe dann auch aufgrund der damaligen Chefin eben dann auch die Ausbildung angefangen. Ja, in der Regel, wie alt sind die Leute, wenn die in diese Führungspositionen im Pflegebereich kommen? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Kollegen, die teilweise schon mit Anfang 20 in diese Führungsposition kommen. Mhm. Es gibt aber auch Kollegen, die mit Anfang 40 noch zu dieser Stelle eben berufen werden. Also das ist ganz unterschiedlich. Gibt es denn da auch andere, die vielleicht auf diese Position geschielt haben und dir das jetzt sehr neiden würden, wenn du das bekommst? Das kann ich schwer sagen, ganz schwer sagen, weil ich die Kollegen da noch nicht so lange kenne. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten halt in dem Pflegeheim und kann den Kollegen nicht hinter den Kopf gucken. Weiß nicht genau, was die davon halten. Ich weiß auch gar nicht, wer davon weiß, von dieser Stelle, von dem Angebot, was ich jetzt bekommen habe. Das ist ganz, ganz schwer in der kurzen Zeit von den Leuten da einfach so. Mal abgesehen davon, dass wir davon ausgehen, dass deine Vorgesetzten ein sehr gutes Bild von dir haben, was könnte noch der Grund sein, dass sie so schnell dich dahin, also mit dir die Stelle besetzen wollen? Also ich denke einfach, dass es eine Position ist, eine Stelle, die nicht sehr, sehr gut bezahlt ist. Das ist der eine Punkt. Es ist sehr, sehr viel Verantwortung, die man trägt. Es ist eine Position einer Stationsleitung. Also man hat wirklich die komplette Verantwortung über die ganzen Menschen, die eben auf dem Wohnbereich wohnen, auch die Verantwortung gegenüber seinen Kollegen. Mhm. Man hat, aber du würdest schon ein bisschen mehr Geld kriegen als jetzt. 100 Euro. Wie viel? 100 Euro circa, wenn wir jetzt in 100 Euro nur. 100 Euro pro Monat, ja. Mhm. Das ist wirklich nicht viel. Für so eine Position dann, also im Verhältnis zu dem, was du vorgemacht hast. Ja, ja, es ist... würde dir das denn Spaß machen, das zu tun? Es wäre für mich interessant, auf jeden Fall. Also ich habe, wie schon gesagt, mit dem Gedanken auch gespielt. Aber ich habe einfach zu wenig praktische Erfahrung. Natürlich sieht man dann auch Kollegen, die in dieser Position arbeiten, was die für Tätigkeiten alle machen müssen. Sei es jetzt Dokumentation, Pflegeplanung zu schreiben, die ganzen Visiten zu begleiten, also alles wirklich im Ganzen zu sehen. Mhm. Und ich bin ja da eher immer so in eher drauf der Macher. Ich finde es im Prinzip toll, dass man dir diese Chance gibt. Ich würde jetzt an deiner Stelle, nehme die Bedenken sehr ernst, du die sagst, und die ehren dich ja auch, dass du diese auflistest. Ich würde diese Bedenken deinem Vorgesetzten auch sagen. Passen Sie auf, Sie sehen, ich bin noch nicht so erfahren. Ich habe auch noch nicht diese administrative Hintergrund, den man dafür vielleicht haben muss. Aber ich hätte Lust, das zu machen und ich werde mich voll reinknien. Ich würde es machen an deiner Stelle. Auch wenn du Bedenken hättest, dass du nicht den Anforderungen gerecht werden könntest oder würdest, die von dir erwartet werden? Weil ich glaube, ich kenne dich ja überhaupt nicht, aber so wie du mir erscheinst, du erscheinst mir verantwortungsbewusst. Sonst würdest du dieses auch gar nicht so sehen, was du gerade mir erzählt hast. Und aufgrund dieses Verantwortungsbewusstseins glaube ich, dass du dich da auch die erste Zeit dann so reinknien wirst, du musst halt viele Überstunden machen, bis du die ganze Sache im Griff hast. Mhm. Und dann wirst du ein guter Leiter von der Station. Und das ist ein Segen, wenn dort gute Leiter sind, das weißt du. Mhm. Ja. Ja, ohne jetzt nähere Umstände zu erkennen, ich würde dir wirklich sagen wollen, mach es, versuch es, mach es. Mhm. Ja, deswegen rufe ich auch an, weil mir, wie gesagt, es war heute ein spontanes Gespräch gewesen zwischen mir und der Leitung. Und ich hatte einfach bisher noch mit mir die Möglichkeit gehabt, mich darüber auszutauschen. Ich habe natürlich meine auch beruflichen Kontakte und auch privaten Kontakte, mit denen ich mich darüber unterhalte. Aber mir war jetzt einfach auch mal deine Meinung wichtig, weil ich finde, dass du, ohne jetzt zu weit greifen zu wollen, aber ein sehr ethisches und auch moralisches Gewissen hast, was ich mit mir selbst auch vereinbaren kann. Ich finde, du musst aber dann, wie auch gesagt, deinen Vorgesetzten das schon auch so von vornherein sagen. Ich meine, das wissen die ja auch, dass du noch nicht die Riesenerfahrungen auf dem Rücken hast und dass du auch eine gewisse Zeit brauchen wirst, um dich richtig reinzuarbeiten, aber dass du das nach bestem Wissen und Gewissen machen wirst. Genau, also auch meine Bedenken äußern und sagen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Mhm. Gut, ja, dann danke ich dir für deine Meinung. Also, ist aber wirklich eine ganz subjektive Meinung. Es kann dir wahrscheinlich ein anderer Mensch genau das Gegenteil sagen, um Gottes Willen, nein, sammeln Sie erstmal Erfahrungen und werden Sie mal ein bisschen älter und gucken Sie. Das ist eine Typfrage. Ja, also ich würde jetzt von meinem Typ her würde ich sagen, ja komm, pack es, mach es. Ja, nee, finde ich gut. Also ich werde mir natürlich auch noch andere Meinungen einholen. Ich habe noch Bedenkzeit, die wurde mir auch gegeben, habe auch gesagt, entscheide mich nicht sofort, war auch von der Leitung her auch so bewusst auch gesagt, dass ich mich jetzt nicht sofort entscheiden müsste. Aber es hat einfach den ganzen Tag mich heute noch beschäftigt und du bist jetzt der erste Gesprächspartner, den ich einfach dazu gemacht habe. Und War das denn so, du hast jetzt damit noch gar nicht gerechnet, das ist schon klar, aber so in deinen Träumen war das schon so im Kopf, dass du dachtest, naja, in ein paar Jahren wäre das auch ganz gut, wenn ich vielleicht in so eine Position mal käme? Ja, natürlich. Ich meine, ich bin erst 26, bin jetzt seit 3 Jahren, ich habe 3 Jahre lang die Ausbildung gemacht und möchte natürlich auch in dem Beruf weiterkommen. Mhm. Es gibt genug Aufstiegsmöglichkeiten und da ist, ich sag mal, so eine Stationsleitung einfach ja, die beste Möglichkeit, auch im Lebenslauf, um in anderen Bereichen einfach, und wenn es ein Studium ist, was ich auch noch vorhabe, darauf aufzubauen, genau. Einfach die beste Referenz. Und weißt du, und wer weiß, wann dir die Chance wiedergeboten wird? Genau. Pack sie. Pack sie mit Verantwortungsbewusstsein. So musst du es machen. Okay, ja. Aber du musst natürlich für dich entscheiden. Wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche. Aber du wolltest ja auch meine persönliche Meinung hören. Genau, ich wollte auch deine persönliche Meinung hören. Genau. So, dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Glück, Björn. Alles Gute. Ja, Jürgen, ich danke dir. Und ruf dann mich gleich noch zurück. Ich möchte gerne ein Autogramm von dir. Ja, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Gerne. Tschüss. Okay, ich danke dir. Ciao. 1:50 Uhr. Jürgen. 47. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Domian. Hier ist der Jürgen. Ja, ich grüße dich. Über welches Thema unterhalten wir beide uns? Über Spuk in der Wohnung. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, über Spuk in der Wohnung. Ja. Ich sag bloß, bei dir spukt's. Ja, ich war neugierig früher gewesen und dann habe ich mit 2 Arbeitskollegen und 2, also seine, die Frauen davon, da hatten wir einen Glasrücken gemacht gehabt. Wie lange liegt das zurück? 86. Ah ja, das ist lange zurück. Ja, ich habe auch bis dahin schon 11-mal die Wohnung gewechselt. So, ihr habt mit 86 Glasrücken gemacht. 4 Leute wart ihr. Ja. Oder wie viele Leute? Nee, ja, war ich, meine Freundin, 2 Arbeitskollegen und die 2 Frauen. Achso, also 6 Leute. 6 Mann, ja. Ja. Und da habe ich da meinen Kollege gerufen gehabt und dann ist da das Glas vom Tisch gefallen. Moment. Vorher hat er ja gesagt, ich soll den Tisch verlassen. Moment, langsam. Weswegen habt ihr euch überhaupt dafür da zusammengesetzt zum Gläserrücken? Ja, da war Neugier gewesen, mein Kollege war gestorben. Ah. So. Und man hat mir gesagt, man könnte sowas machen. Und da habe ich ja nie dran geglaubt gehabt. Dann habt ihr per Gläserrücken versucht, den toten Kollegen anzusprechen. Ja, und er hat dann geschrieben, Jürgen, verlass den Tisch. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe weitergemacht. Und dann ist das Glas vom Tisch gefallen. Mhm. Und dann haben wir das Glas wieder auf den Tisch getan und trotzdem weitergemacht. Was heißt denn vom Tisch gefallen? Ist das von alleine vom Tisch gefallen? Ja, von alleine. Ja, sagst du jetzt so. Ja, aber Gläserrücken heißt ja, dass man den Finger drauflegt auf das Glas. Ja, hatten wir ja alle gehabt, ne? Aber dann habt ihr das Glas runtergeschmissen. Ja, nur umgedreht und dann oben drauf hatten wir den Finger gehabt. Okay, Glas ist runter, wie auch immer. Und dann? Ja, haben wir das Glas wieder draufgestellt gehabt und dann haben wir wieder gefragt gehabt und dann fing das Glas rückwärts anzuschreiben, die Buchstaben rückwärts. Also es ist so ein Buchstabenkreis und dann kann man Fragen stellen und durch die Buchstaben kommen die Antworten da zustande. Aber ja, das kennt ja auch jeder. Ja, der ganze ABC wie so ein Witzsport haben wir das gemacht, ne? Genau, und was kam dann raus? Ja, wie gesagt, dann hat alles rückwärts geschrieben gehabt. Ja, was? Da konnten wir gar nicht so schnell verfolgen. Ja. Ja, und dann sind die Schranktür aufgegangen, Klamotten rausgefallen, alles. Nein. Doch. Jetzt wird's gruselig. Ja, ich habe auch schon mit Parapsychologen von RTL gesprochen, auch. Ah, die müssen es ja wissen. Ja, und die haben gesagt, ich soll mir das aufschreiben, was in 2 Monaten passiert, und dann wollen die da mal gucken. Ja, Moment, ja. Wir reden jetzt von 1986, dann ging damals die Schranktür auf, von alleine. Ja. Und aus dem Schrank fielen die Sachen raus? Ja, so Teller und Tassen sind rausgefallen. Nee. Und da war kein Mensch, hat das rausgeholt. Das ist von alleine aus dem Schrank rausgefallen. Ist von ganz alleine rausgefallen, ja. Aber hat keiner berührt. Aber da müsst ihr doch damals, ihr wart ja noch junge Leute, ihr müsst doch damals in Angst und Schrecken gekommen sein. Ja, da hatten wir das nicht so eng gesehen. Ja, hör mal, eng gesehen, wenn der Schrank von alleine aufgeht und die Sachen rausfliegen, ja, dann sieht man, ist immer eng. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann die Wohnung, eine andere Wohnung gehabt. Und da fing das dann auch an. Da habe ich da waren auch Gestalten in der Wohnung gewesen. Ne? Wie Gestalten? Du hast Geister gesehen. Ja, so eine Aura, so eine schwarze große Aura war das gewesen. Mhm. Und zwar, ich habe eine große Wohnzimmergarnitur, so eine Lederkurve, die steht mitten im Wohnzimmerraum. Ja. Und da bin ich von der Arbeit gekommen, da habe ich mir unten eine Döner geholt, eine Bude. Ja. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und dann beiß ich da rein und dann merke ich durch den Seitenwinkel, wie mich jemand beobachtet. In deinem Zimmer? In deiner Wohnung? Im Wohnzimmer. Mhm. Ja, im Wohnzimmer. Da hast du dich umgedreht. Bitte? Dann hast du dich umgedreht und geguckt. Ja, und dann habe ich geguckt und dann habe ich gefragt, wer bist du? Ich habe keine Angst vor dir. Das heißt, du hast ja jemanden wirklich real stehen sehen. Ich habe den real stehen sehen, schwarzer Mensch, eine Gestalt, eine große aber. Schwarze Haut auch? Nein, er hat keine Haut gehabt. Er war wie so ein, wie soll ich sagen, so ein Zigarettenrauch. Aber richtig die Aura, die Umrisse, alles hat man gesehen. So, dann hast du den angesprochen. Du hast was gesagt? Ja. Ich habe gesagt, wer bist du? Ich habe keine Angst vor dir. Und dann daraufhin hat er mir in meine Glasvitrine, hat er mir die Gläser platzen lassen. Da waren so circa 12 bis 13 Gläser, die sind geplatzt, aber die sahen aus, als wenn die geschnitten waren, ja. Und da hast du es immer noch nicht eng gesehen? Nee, und dann habe ich die Döner hingelegt, bin ich über der Couch und raus aus der Wohnung, ne? Dieser Vorfall, wie lange liegt der zurück? Der liegt zurück 93, so ungefähr die Zeit. Gibt es denn heutzutage auch Vorfälle dieser Art? Ja, ist er jetzt in meiner Wohnung immer noch, ne? In wie vielen Wohnungen war das bisher so? In alle 11. Du bist 11-mal umgezogen? Ja. Weil du 11-mal solche Erscheinungen hattest? Ja, und wie gesagt, da ging ja noch schlimmer ab hier bei mir, ne? Zum Beispiel geklopft an der Tür oder Geräusche oder Sprechen. Lebst du alleine in den Wohnungen? Nein, ich habe meine Freundin und meinen großen Hund habe ich hier. Ich habe einen Collie-Schäferhund. Selbst er merkt das auch, ne? Wie reagiert der Hund denn auf diese Erscheinung? Also, wie das jetzt hier vor ungefähr einer Woche hier war, war der Hund bei uns im Bett drinnen gewesen. Und dann ist der Hund hochgesprungen, über das Bett raus und andere Seite wieder in das Bett rein. Und dann war der in den Türm gucken und im Schlafzimmerschrank so war da am Gucken. Da war was gewesen, weil es hat bei mir am Nachtkonsolchen, ich habe da meine Konsolen neben die Betten stehen, als wenn da jemand mit dem Fuß reingetreten hätte. Das hat richtig geknallt. Ne? Daraufhin habe ich auch sofort Licht angemacht. Du bist in der Tat 11-mal umgezogen wegen dieser übersinnlichen Erscheinungen. Ja. Und hattest immer, die Hoffnung, dass es in der neuen Wohnung besser wird. Ja, und dann, wo das da passiert war, wo ich gerade erzählt habe von, da fing meine Freundin an zu schreien. Die wurde im Bett reingedrückt. Die war wie gelähmt, als wenn sich jemand auf ihr draufgesetzt hat. Aber sag mal, wenn du das über so einen langen Zeitraum erlebst, das ist ja dann auch nicht mehr lustig. Da kann man einen Scherz drüber machen. Wie hältst du das denn aus? Gut, ich sag mal so, ich finde mich damit eigentlich ab, aber das wird dann manchmal, wenn ich das so locker sehe, wird das immer extremer. Und meine Freundin, die kennt das eigentlich nicht so. Ne? Was glaubst du denn, was dahinter steckt und was das ist? Ich weiß es nicht. Was hast du denn bisher dagegen unternommen? Außer RTL anrufen. Ich habe Weihwasser habe ich geholt aus der Kirche, ein Kreuz habe ich weinen lassen, das habe ich hier aufgehangen alles. Ne? Hast du es einem Priester, einem Pastor mal erzählt? Ich habe ihm das erzählt, ja. Er war ja enttäuscht und sauer gewesen, weil er mich gefragt hat, ob ich an Gott glaube. Und ich bin ja ehrlich, ich sage nein. Ne? Ach so, und da war für ihn die Sache erledigt. Ja, aber er hat mich trotzdem weiter beraten. Er sagte, er hat einen Kollege, der ist also ein paar Kirchen weiter gewesen in Baneickel. Da ist die Kirche Und da sagt er, geh mal dahin und dann sprech das mit ihm durch. Und dann gehst du ein paar Mal abends im Gottesdienst, sagt er, und er wird dir dann dabei helfen. Hat er das gemacht? Nein, bin ich nicht hingegangen, nee. Ach so. Glaubst du, dass das mit deinem, glaubst du, dass die ganze Sache mit deinem toten Kollegen von vor 30 Jahren zu tun hat? Nein, weiß ich nicht, was da abgelaufen ist. Weil, wie gesagt, ich spreche auch eigentlich so mit keinem darüber. Weil dann sagen die, naja, du bist doch verrückt oder so, ne? Jürgen, weißt du, was ich wirklich komisch finde? Ja. Wenn das alles so ist, wie du es gerade beschrieben hast, ich habe am Anfang auch noch meine Scherze gemacht darüber, wenn das wirklich alles so ist und das über so einen langen Zeitraum ist, dann müsstest du doch, dann wäre ich an deiner Stelle ein Nervenbündel. Dann wäre ich am Ende. Ich sag mal so, ich bin ein Typ, ich habe Nerven wie Stahlseil. Ich will jetzt nicht da strunzen, aber ist so. Ne? Ja, aber hast du nicht Angst? Angst habe ich schon, aber ich zeige es nicht. Ja. Zeige es nicht, aber Angst hast du schon. Also und diese Angst macht auch irgendwas mit dir. Du sagst, du glaubst nicht an Gott. Glaubst du denn an Geister, an Übersinnliches? Ja, daran glaube ich, ja. Glaubst du das, was dich da ärgert oder was dich da bedrängt, ist das etwas Böses, was Teuflisches? Das ist schon böse, sag ich mal. Hattest du schon mal Kontakt mit der Universität Freiburg? Nee, da habe ich noch nicht gehabt, nee. Da gibt es ein parapsychologisches Institut. Ja. Das ist eine der seriösesten Einrichtungen in Deutschland, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Wir werden dich jetzt gleich mal zurückrufen und dir den Kontakt vermitteln. Ja. Ich finde, wenn das wirklich so ist, wie du es gerade beschrieben hast, muss da jemand mal ran, der sich richtig auskennt. Jürgen, du legst bitte auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir und alles weitere im Hintergrund, okay? Ja, ist gut. Danke dir, Jürgen. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt werden wir aber gruselig in die Nacht entlassen. Mit dem Fall werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Das interessiert mich aber nun sehr. In der Technik heute Nacht Alina Marquis. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und schön Maischberger gucken morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.